Erster Jahwe sprach zu Mose in der Wüste Sinai. Das war im Zelt Gottes. Es war im zweiten Jahr, nachdem sie Ägypten verlassen hatten. Jahwe gab Mose einen Befehl. 2. Mose soll alle Männer von Israel zählen. Er soll jeden Mann einzeln aufschreiben. Er soll die Namen und Familien notieren. 3. Mose und Aaron sollen die Männer zählen. Nur Männer ab 20 Jahren, die kämpfen können. Sie sollen sie in Gruppen zählen. 4. Jeder Stamm soll einen Anführer schicken. Dieser Anführer hilft beim Zählen. 5. Das sind die Namen der Helfer, von Ruben war Elizur, der Sohn von Sedeur. 6. Von Simeon war Selumiel, der Sohn von Zurisadai. 7. Von Juda war Naasong, der Sohn von Aminadab. 8. Von Issachar war Netanel, der Sohn von Zuar. 9. Von Sebulon war Eliab, der Sohn von Helong. 10. Von Josefs Söhnen, von Ephraim war Elisama, der Sohn von Amihaudi. Von Manasse war Gamliel, der Sohn von Pedazur. 11. Von Benjamin war Abidan, der Sohn von Gideoni. 12. Von Dan war Ahisa, der Sohn von Amisadai. 13. Von Asser war Pagiel, der Sohn von Ochran. 14. Von Gad war Eliasaf, der Sohn von Degel. 15. Von Naphtali war Ahira, der Sohn von Enan. 16. Diese Männer waren die Anführer. Sie waren die Chefs ihrer Stämme. Sie führten viele Leute in Israel. 17. Mose und Aaron riefen diese Männer. Sie kamen zu Mose und Aaron. 18. Sie versammelten alle Leute. Das war am ersten Tag des 2. Monats. Sie schrieben alle Männer auf. Jeder Mann ab 20 Jahren wurde gezählt. 19. Sie taten, was Jahwe Mose gesagt hatte. Mose zählte sie in der Wüste Sinai. 20. Die Männer vom Stamm Ruben waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 21. Die Zahl der Männer vom Stamm Ruben war 46,500,22. Die Männer vom Stamm Simeon waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 23. Die Zahl der Männer vom Stamm Simeon war 59,300,24. Die Männer vom Stamm Gad waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 25. Die Zahl der Männer vom Stamm Gad war 45,650,26. Die Männer vom Stamm Juda waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 27. Die Zahl der Männer vom Stamm Juda war 74,600,28. Die Männer vom Stamm Issachar waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 29. Die Zahl der Männer vom Stamm Issachar war 54,400,30. Die Männer vom Stamm Sebulon waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 31. Die Zahl der Männer vom Stamm Sebulon war 57,400,32. Die Männer vom Stamm Ephraim waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 33. Die Zahl der Männer vom Stamm Ephraim war 45,000,34. Die Männer vom Stamm Manasse waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 35. Die Zahl der Männer vom Stamm Manasse war 32,200,36. Die Männer vom Stamm Benjamin waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 37. Die Zahl der Männer vom Stamm Benjamin war 35,400,38. Die Männer vom Stamm Dan waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 39. Die Zahl der Männer vom Stamm Dan war 62,700,40. Die Männer vom Stamm Asser waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 41. Die Zahl der Männer vom Stamm Asser war 415042. Die Männer vom Stamm Naphtali waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. Sie wurden nach ihren Familien gezählt. 43. Die Zahl der Männer vom Stamm Naphtali war 534044. Mose, Aaron und die Anführer Israels zählten diese Männer. Es gab 12 Anführer. Jeder Anführer war für einen Stamm da. 45. Alle Männer von Israel wurden gezählt. Sie waren 20 Jahre oder älter. Sie konnten kämpfen. 46. Die Gesamtzahl aller gezählten Männer war 603,55047. Die Männer vom Stamm Levi wurden nicht mitgezählt. 48. Jahwe sprach wieder zu Mose. 49. Du sollst den Stamm Levi nicht zählen. Sie sollen nicht mit den anderen Israeliten gezählt werden. 50. Die Leviten sollen sich um das Zelt Gottes kümmern. Sie sollen das Zelt und seine Dinge tragen. Sie sollen dort arbeiten und es pflegen. Sie sollen um das Zelt herum wohnen. 51. Wenn sie weiterziehen, bauen die Leviten das Zelt ab. Wenn sie bleiben, bauen die Leviten das Zelt auf. Ein anderer Mann darf nicht zu nahe kommen. Sonst muss er sterben. 52. Die anderen Israeliten sollen in ihren Lagern wohnen. Jeder Stamm hat sein eigenes Zeichen. 53. Die Leviten sollen um das Zelt Gottes wohnen. So kommt kein Unglück über Israel. Die Leviten sollen immer am Zelt arbeiten. 54. Die Israeliten taten alles. Sie taten genau, was Jahwe Mose gesagt hatte.